Am 26. Januar 1999 nahm sich die Schauspielerin und Künstlerin Flora S. das Leben. Sie war 37 Jahre alt und die Geliebte des Bildhauers Alfred Hiditschka. Das nachfolgende Stück setzt sich zusammen aus Floras im Nachlass gefundenen Texten, den Erinnerungen Alfred Hiditschkas und der Erzählung Freds Puppe. Sie hören ein Feature des österreichischen Rundfunks aus dem Jahre 2001. Natürlich bin ich ein Opfer. Ich bin sicher ein Opfer der Flora. Das steht außer Diskussion. Der Fall Flora S. Reportage einer mörderischen Hörigkeit von Susanne Ayub. Flora hat leider meine Arbeitswelt zerstört. Das nehme ich ihr übel und ich bin eigentlich ein Idiot, dass ich der nachtraue. Denn in Wirklichkeit hat sie mir Furchtbares angetan. Ne? Ihr Verbrechen ist an mir, natürlich. Na sicher. Dass ich sie so hochjubel und sagt, dass sie so eine intelligente, schöne Person war, ist die eine Sache, weil es ihr gebührt. Aber in Wirklichkeit, ihr wirkliches Verbrechen ist an mir. Das ist wohl klar. So faszinierend sie in meiner Schilderung ist, so einfältig war ich im Zusammenleben mit ihr. Er ist verwirrt, geschockt wahrscheinlich. Das schließt nicht aus, dass er der Mörder ist, meinte der Kahlkopf. Vielleicht spricht es sogar dafür, wenn man ihn härter anpacken würde. Aber er ist ein zu bekannter Mann. Der Polizeimajor stimmte mit einem Achselzucken zu. Dann nahm der Kahle den Faden wieder auf. Es könnte natürlich auch umgekehrt gewesen sein. Wie? Dass sie ihn umbringen wollte. Sich und ihn umbringen wollte. Dass sie gar nicht sterben wollte. Einen Selbstmordversuch inszenierte und irrtümlich zu viel erwischte. Das bedeutet, wir... Der Polizeimajor sprach nicht weiter. Wir haben keinen Beweis. Kennengelernt habe ich sie eigentlich, da ist sie im Mittelpolster gelegen. Und die Flora war halt dann bis zu ihrem dritten oder vierten Lebensjahr ein wenig eingebettet in einer ziemlich intellektuellen Gesellschaft, das muss man sagen, das waren alles meistens ungarische Emigranten und Literaten und so. Und für die Flora war ich natürlich eine willkommene Abwechslung, wenn ich am Wochenende gekommen bin, ne? Und ich habe der Flora ein wenig den Affen gemacht. Wenn mich heute 37-jährige Leute über Alfred Hiditschka und meine Verbindung zu ihm befragen, so pflege ich gleich ein angeberisches Gesicht aufzusetzen und nicht ohne Stolz zu verkünden, dass ich zu den ganz wenigen Menschen zähle, die Alfred mindestens seit dem Jahr 1961 kennen. Das soll mir erst einmal jemand nachmachen. Da habe ich der Flora vorgemacht, den buckligen Rigoletto, wenn Rigoletto gespielt wurde. Oder ich habe ihr gemacht einen Schmuggler aus Carmen. Und so, je schurkischer die Sache war, umso erfreulicher war sie natürlich für die Flora. Ne? Seit meinem zarten Kindesalter gab es eigentlich keinen Alfred, sondern nur einen Fred. Fred trug immer schwarze Rollkragenpullover, konnte lautstark und impulsiv mit meinem Herrn Papa politisieren, hatte die Angewohnheit, sich beim Diskutieren andauernd die Socken einmal aus- und dann wieder anzuziehen und aß leidenschaftlich gern Soletti oder Goldfischli. Er kannte Carmen und liebte besonders die Schmugglerszene. Und wenn wir diese auflegten, schob er sich den Rollkragen über die Nase und spielte Schmuggler. Für Kinder der Höhepunkt des Abends. Und dann habe ich ihr aus irgendeiner Laune einmal eine Puppe geschenkt. Und wenn man zu der Kleinen gesagt hat, wie heißt denn deine süße Puppe oder wie man heute redet, nicht? Ich weiß ja nicht. Hat sie gesagt, Fritz-Puppe. Den Namen wollen wir wissen. Die hat nie einen Namen bekommen, sondern sie hieß Fritz-Puppe. Auch die drei Erzählungen heißen Fritz-Puppe. Auf dem Biedermeiertisch mit der schön gemaserten, polierten Nussholzplatte stand ein Silbertablett mit zwei Kristallgläsern. Sie schenkte Cognac ein, locker aus dem Handgelenk. Nicht zu sparsam, 3 Fingerbreit in jedes Glas. Sie reichte Fred das funkelnde Glas über den Tisch. »Trink mit mir, Fred«, sagte sie mit dem bebenden, schwärmerischen Unterton, der, je später die Stunde, umso stärker zum Vorschein kam. Das Ungarische, wie er es bezeichnete, halb spöttisch und doch beeindruckt. Viele Jahre später, ich habe sie dann über ein Jahrzehnt lang nicht gesehen. Und dann ist mir die Flora über den Weg gerannt. Und da war sie natürlich kein Kleinkind mehr, wenn man eine Puppe schenkt, sondern sie hat zu mir eine seltsame Beziehung gehabt. Für sie war ich das, was ich noch ihr vorgespielt habe, der bucklige Rigoletto, und war halt ein Mensch, den man angreifen konnte. Ich war damals 18 Jahre alt und beängstigend schwärmerisch veranlagt. Ich habe für alle geschwärmt, die mir nur irgendwie überdurchschnittlich schienen. Seltsamerweise für Alfred nicht. Alfred war mir höchst unheimlich. Unbewusst erschienen mir Werke von Alfred Rydlitschka wie ausschließlich Verkörperungen des Bösen im Menschen, vor dem man am besten die Flucht ergreift. Ich liebte Tristan und Isolde und träumte vom Liebestod, wenngleich ich nicht so recht wusste, mit wem dieser zu praktizieren wäre. Ich schwänzte die Schule und trieb mich in der Oper herum. Wenn Domingo in Wien sang, war ich überhaupt unansprechbar. Die Musik, ein Erlebnis. Ich? Eine Art klinischer Fall. In diesem Zustand tat sich nach der Matura die berechtigte Frage auf, was soll aus mir werden? Die Flora, das durfte sie natürlich ihren Eltern nicht erzählen, hat gesagt, einfach für mich ist das die Theaterwelt alles. Und dann hat sie auf meine Weisung Theaterwissenschaft studiert. Nur eines Tages hat die Flora dann auf der Josefstadt eine Blitzkarriere gemacht. Ein Märchen wurde Realität. Michael Kehlmann, mein großer Förderer, besetzte mich mit der weiblichen Hauptrolle in seiner Inszenierung von Hermann Ungers »Die Gartenlaube« für das Theater in der Josefstadt. Nach dem Presseecho schien es der Beginn einer Karriere als Schauspielerin zu sein. Das Schicksal wollte es anders. Trotz einer meiner schönsten Phasen in diesem Lebensabschnitt war eigentlich nichts in Ordnung. Desillusioniert und verändert kehrte ich nach etlichen Engagements zuletzt in Klagenfurt heim. Und dann habe ich schon geglaubt, dass das Ganze also sich ich möchte nicht sagen, in nichts verlaufen hat, aber dass es halt eine sehr nette, schöne, romante Sache ist mit ihr, habe ich mit ihr fast väterlich geredet. Ich sage, es war ja wahrscheinlich auch ein Inzestverhältnis. Mit ihr ganz väterlich geredet, habe ich gesagt, pass auf, liebes Kind, hat doch keinen Sinn, ich lebe mit 2 Frauen, da gibt es noch die, es hat noch eine andere gegeben und so weiter, das ist doch kompliziert genug. Da konnten sie mit der Flora nicht reden. Die Flora ist dann gestanden vor meinem Atelier oder im Kaffeehaus gestanden. Die Flora war dahinter. Die Flora war auf mich wahrscheinlich von Kindheit her fixiert. Wenn ich daran denke, dass ich mit etwa 12 Jahren das erste Mal über den Selbstmord nachdachte, dann war das sicher saublöd, denn was konnte ich zu dem Zeitpunkt schon darüber wissen, was einen Menschen zu so einem Schluss kommen lässt. Dennoch, der Gedanke bleibt einem erhalten. Etwas Unverdauliches und nur schwer, wenn überhaupt Abbaubares. Ein Gedanke, der in einem mitlebt wie ein Parasit. Die Flora war eine brünette, man weiß ich, rot gefärbte Person halt, nicht? Wie es halt so ist. Die hat wunderschöne blaue Augen gehabt. Die Flora war schneeweiß von oben bis unten. Ich habe mich maßlos in sie verliebt, ich gebe es zu. Am Anfang habe ich immer gesagt, lassen wir das. Da habe ich mich vor ihr gefürchtet oder vor meinen eigenen Beziehungen. Das muss man auch so sehen. Und habe gewusst, dass mit Frauen sich am besten flüchtig was anfängt. Und nicht gleich ein Leben lang. Ne? Sie stieß mit ihm an. So heftig, dass das Glas klirrte, statt zu klingen. Und sag mir, dass du mich liebst. Über alles liebst. Aber nicht mit Cognac, Schatzi. Er stellte das Glas wieder ab. Oder willst du, dass ich kotze als Liebeserklärung? Er strebte zur Vitrine, wo sie gewöhnlich den Wodka für ihn bereithielt, aber sie verstellte ihm den Weg. Ein Glas, verlangte sie. Wenn du mich liebst, schlägst du mir diese kleine Bitte nicht ab. Ihre großen blauen Augen waren gerötet. Sie hatte geweint nach ihrem Streit, den langen Weg durch die Stadt von seinem Atelier bis zu ihrem Haus. Jetzt war die grüne Augenschminke frisch aufgetragen und das Puder verbarg die Ringe unter ihren Augen. Sie starrte ihn an und diesmal erwiderte er den Blick, prüfend, ob sie noch einmal zu weinen beginnen würde. Er verabscheute und fürchtete ihre Tränen. Na gut. Er nahm das Glas, das sie ihm entgegenstreckte, und trank. Das eigentlich grundlegende Thema zwischen der Flora und mir war die Eifersucht. Sie hat zu mir gesagt, warst du nie eifersüchtig in deinem Leben? Habe ich gesagt, das ist doch kein Unsinn. Man weiß es doch ohnehin, dass ich die Barbara bei der abgestochen hätte. Ne? Aber das hat sie bewegt. Eifersucht, ihre Eifersucht war grenzenlos. Und sie hätte ja auch gern gehabt, dass ich ihr eine Schusswaffe kaufe und so. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe keine Lust, dass sie dann irgendwo steht und jemanden umlegt. Natürlich war sie ein gefährlicher Mensch. Aber sie hat so mir gehört, dass ich zu blöd war, um das wirklich in den Griff zu kriegen. Ich war zu dumm. Er fühlte sich schwindelig und musste den Kopf an den seidigen, steifen Polster stützen. Mit Mühe öffnete er die Augen. Sie brannten, als hätte auch er geweint. In seinem Hinterkopf klopfte ein kleiner Metallhammer, emsig und bösartig schmerzend wie ein eitriger Zahn. Und er fühlte das Elend eines großen Katers in sich hochsteigen. »Lass mich aufstehen«, sagte er rau, weil sie ihm nicht Platz machen wollte. Sie schlief nicht. Mit weit geöffneten Augen lag sie neben ihm und schaute ihn an, unverwandt, schaute durch ihn hindurch, sah nichts, hörte nur die Musik, die schmelzende Melancholie des Gesanges. Einen Weiser sehe ich stehen, unverwandt vor meinem Blick. Eine Straße muss ich gehen, die noch keiner ging zurück. Da endlich konnte er das Gesicht abschütteln, erwachen in einen Morgen, der hell war, blendend gegen das gewohnte Grau der Jännertage. Kein Sonnenschein, aber ein Himmel, zart getönt wie Rauchglas, durchscheinend. Er spürte neben seinen hämmernden Kopfschmerzen, dass die Zeit fortgeschritten war, später als er normalerweise aufstand, und dass davon auch das Licht kam, kein Morgen, ein Vormittag. Auch sein Zustand war außergewöhnlich, eine Miserabilität sondergleichen. Er hätte noch einmal die Augen schließen können vor diesem weißen, hohen Winterhimmel, die Glieder ausruhen, die ihn gebieterisch auf die Matratze zurückzogen. Einfach nachgeben. Die Erinnerung an den Vorabend, verschwommen, enthielt einen schlechten Geschmack, den er sich nicht erklären wollte. Aber die Musik, die Stimme des Sängers, ließ sie nicht mehr einschlafen. Sie kam aus der Wohnung im ersten Stock. Und ich habe auch gesagt, dass es wohl gescheiter ist, dass man mit drei Frauen viel besser lebt wie mit zwei. Zwei sind Bestien. Drei Frauen, das ist ganz was anderes. Fred auf dem Weg in die Entfremdung. Er liebt nur die andere. Er schaut mich nicht einmal richtig an. Ich hasse sie, seine blöden Weiber. Ich glaube, ich bin krank. Dieser Alleinanspruch ist ja ein Unsinn. Denn die Flora hat mich ja kennengelernt und schon ihre Mutter hat sie gewarnt vor mir. Sie hat gesagt, Flora, lass die Hände vom Alfred weg. Der will nichts anderes, wie sie also sagt, eine mehr. Raus. So hat die Mutter über mich geredet und daher war es jahrelang ein Geheimnis, dass ich was mit der Flora habe. Denn die Mutter hat gesagt, geh bitte, sei doch nicht kindisch. Ich meine, der ist halt so ähnlich eine Statistik für ihn. Ne? Wäre ich ein Tier, würde ich alle nur noch anfallen, damit man mich in Ruhe lässt. Ich will eigentlich nichts weiter, als mich ein bisschen ausruhen. Aber es geht nun einmal nicht. Sie müssen denken, dass die Nachhineinlogik eine andere ist, wie die erlebte. Für mich war die Flora halt ein unglaubliches, vitales Tier. Es wird immer von Genie und Wahnsinn gesprochen und unmissverständlich ist mit dem Wahnsinn das Genie gemeint. In Wirklichkeit sind nicht die Genies gefährdet, wahnsinnig zu werden, denn sie können sich Kraft ihrer Fähigkeit immer wieder hinüberretten und mag ihr Elend auch noch so groß sein. Sie stürzen sich auf ihr Genie. Wirklich verdammt sind eigentlich jene, die mit dem Genie zusammenleben und sich in der extremsten Notlage ihrer eigenen Minderwertigkeit bewusst werden. Der Flora muss man zu ihrem Ruhm nur sagen, dass sie unglaublich begabt war. Für alles. Irgendwo steht eine Zeichnung da herum von der Flora. Steht die hinterm Klavier? Sie konnte zeichnen wie ein Teufel. Ja. Ihr Selbstporträt, wie sie jemanden umbringt, sie konnte natürlich unheimlich zeichnen. Die war ein Satan, die Flora. Wenn man verliebt ist, gleicht das Leben dem Meere. Man steht am Ufer und lässt das Wasser in kleinen Wellen die Füße umspielen. Um dieses Prickeln zu genießen, gräbt man die Zehen in den feinen Sand. Jetzt sind auch die Fußknöchel vom Spritzen der Wellen und ihren schäumenden Kronen benetzt. Alsbald wagt man sich weiter vor, immer den Blick auf die Unendlichkeit des Horizontes gerichtet. Durch kräftige Züge hinausgleitend, verliert man Grund und rettendes Ufer. Maßlos muss es weitergehen. Teilend und durchdringend jagt das hitzige Fleisch durch Neptuns Welt. Maßlos, zeitlos, kraftlos. Der 22. Juli 88. Da habe ich mir bei ihren Eltern, einfach so, weil ich die Eltern ja eine Ewigkeit gekannt habe, ein Fußballmatch angeschaut im Fernsehen. Und dann ist die Flora gekommen, unheimlich aufgetackelt, sodass die Eltern ihnen schon besser wurde. Ne? Und dann haben die Eltern bereits geahnt, dass sie mit mir was hat. Denn es wurde ja lange, lange, lange verschwiegen. Und da ist sie unheimlich aufgemacht erschienen und hat ganz kategorisch gesagt, ich bring dich jetzt nach Haus. Dagegen habe ich wenig gehabt. Und in dieser Nacht habe ich mich in sie verliebt, richtig verliebt, also wie man so sagt, also, oder wie man sagt, rasend verliebt, oder wie man das immer formuliert, ne? Und in der Früh bin ich mit ihr ins Bristol gegangen, frühstücken. Ne? Und in Bristol hat sie mir ihre Hörigkeitserklärung gemacht. Und sie hat mich an diesem Tag verhaftet, obwohl ich sie schon eine kleine Ewigkeit gekannt habe. Lieber Alfred, du verstehst von der Liebe so viel wie ich vom Schachspiel. Ich weiß, was die Figuren können und dürfen, kann aber deswegen noch lange keine Partie gewinnen. Man muss ja denken, dass ich auch ein sehr rationaler Mensch bin. Aber dann, als die Emotionen wirklich hochgeschossen sind, habe ich sie, wie gesagt, nicht einmal Theater proben lassen. Sie hat heimlich in irgendeinen Film gespielt. Heimlich, den ich gar nicht kenne. Ein ganz depperten Film, nur eine klare Rolle, hat sie sich nicht sagen traut. Denn sonst hätte ich sie auch geflossen. Ne? Nein, das gebe ich offen zu. In dem Moment, wo ich mich in sie verliebt habe, war es völlig ausgeschlossen, dass sie mit anderen Männern was macht. Ich fühle mich nicht wie ein geliebter Mensch, sondern wie ein Versuchstier, das Tests bestehen muss vor den Augen voyeuristischer Beobachter. Ich befinde mich in einem Vakuum, kann manchmal in höchstem Maße aggressiv werden, nicht aus Anlass einer bestimmten Gegebenheit, sondern als Folge eines allgemeinen Lebensverdrusses. Meine ernsthaften Verhältnisse mit Frauen viel mit Gewalt zu tun. Es war halt wüst, es hat dir halt gefallen. Und ich habe es für eine sexuelle Marotte von ihr gehalten, die mir sehr angenehm war. Aber ich habe nie gewusst, dass sie derartig wüst ist. Sie ist ein wüster Mensch gewesen. Eine Ungarin, wie ich sage. Als ich vor Jahren am Höhepunkt meiner unglücklichen Liebeskrise in Klagenfurt zu einem wildfremden Mann, der eindeutig nicht unbedingt moralische Absichten formulierte, ins Auto stieg, war ich von einer neugierigen Gelassenheit. Ich wusste, sollte ich Pech, Glück haben, bringt mich dieser Mensch um. Denn es war der klassische Fall, den man oft genug bei der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst serviert bekommt. An alle Frauen als Warnung adressiert, folgen Sie niemals einem fremden Mann in eine abgelegene Gegend. Ich tat es und wünschte mir, dass etwas passiert, das mich aus meiner Passivität reißt. Ich hatte kein Glück. Oder vielmehr sehr viel Glück. Der Mann mit dem Schnauzbart, der mit mir auf eine Landstraße fuhr und dann irgendwo hinter einem Gebüsch parkte, erwies sich als harmloser Onaneur, der einfach wollte, dass ihm jemand beim Wichsen zusieht. Selbst als ich mich weigerte, seinem geäußerten Wunsch Folge zu leisten, ihm an den Schwanz zu greifen, war er nicht böse. Als er es dann hinter sich hatte, lud er mich zu einem Trunk ein, was ich etwas amüsiert über ihn und mich geschehen ließ. Er konnte nicht wissen, dass ich eigentlich enttäuscht war, dass er mich nicht mit einem Messer mindestens attackiert hatte. Naja, Leidenschaft ist halt eine wüste Leidenschaft. Was sie eigentlich für sie war, war Körperlichkeit. Und ich war in Wirklichkeit ein Ross, war ich. Und das hat ihr unheimlich gefallen. Das war eine rein physische Sache. Sie hat sich wahrscheinlich in mich wenn ich auch sage, heute romantisch, aber physisch verliebt. Ich war für sie heute jemand, wenn sie angeläutet hat in mein Atelier und ich war gerade unter der Dusche oder ich war ganz verdreckt. Das hat ihr mehr gefallen, wie dass ich mit ihr in die Oper gegangen bin. Ich konnte nichts machen. Sie war mich physisch hörig, sagen wir so, um es ganz simpel zu sagen. Angst vor Liebesentzug? Anerkennungsverlust, Versagen, nicht schön, klug, souverän, kräftig, gebildet genug zu sein. Wenn ich zu Flora gesagt habe, du, ich mache jetzt den Zyklus sowieso, sie hat wunderbare Bücher für mich zusammengestellt, war sie in der Nationalbibliothek, sie hat meine ganze Kindheit aufgearbeitet, sie war ein rührender Mensch irgendwo. Konnte meine Kindheit mit Foto und meiner Fußballbegeisterung und dem Blödsinn, hat sie alles gemacht. Es war von einem umwerfenden Charme. Ich bin für dein Archiv zuständig, für deine Buchhaltung, für deine Fortbewegung, vielleicht für manche bereichernde Gespräche über Kunst oder Ähnliches und dann für unsere Stunden, die wir unter uns im Prateratelier verbringen und für nichts sonst. Ich will keine Details über dein sonstiges Leben wissen. Ich will überhaupt nur dort sein, wo meine Existenz nicht in Frage gestellt wird. Begreif das endlich und versuch nicht mehr, meinen Seelenfrieden zu nehmen. So viel ich dir und dem Zusammenleben mit dir verdanke, das berechtigt dich nicht dazu, mit meinem Leben Spielchen zu treiben. Und das nur, um immer wieder die Bestätigung zu erhalten. Aha, sie liebt mich also doch. Haha, bin ich aber toll. Sie hat sich auch gefürchtet vor mir. Hätte sie sich nicht so gefürchtet vor mir, wäre sie vielleicht heute noch am Leben. Denn da hätte sie halt ein Geständnis abgelegt, dass sie, ich weiß nicht, welches Geständnis, es gibt kein Geständnis. Angst vor, Alfred heiratet hinter meinem Rücken, plant Dinge, von denen ich ausgeschlossen bin. Mein größter Fehler war, dass ich nie Laden aufgemacht habe und gelesen, was sie geschrieben hat. Mein größter Fehler ist meine Vertrauensseligkeit. Natürlich habe ich der Flora zu 100% vertraut, denn ihre Liebesschwüre und ihr ganzes Leben und so weiter, war klar, dass sie nichts anderes macht als das, aber es wäre gescheiter gewesen, nicht gelesen. Angst davor, etwas versäumt zu haben, betrogen und hintergangen zu werden, mich wichtiger zu nehmen, als ich bin. Sie wartete, bis die Tür hinter ihm zufiel. Sie horchte seinen Schritten nach, bis sie einen Stock tiefer Halt machten. Er aufsperrte und in die Wohnung trat. Erst als sie kein Geräusch mehr vernahm, regte sie sich wieder. Sie ging ins Bad und öffnete ihr Haar. Langsam, auf ihre Gedanken konzentriert, bürstete sie es glatt. Die Nacht war gekommen, so schnell. Flüchtige Stunden, noch war so viel zu tun bis zum Morgen. Eine kleine Versuchung fiel sie an, ihren Plan noch einmal zu verschieben. Aber nein, es gab nichts mehr zu bedenken. Keinen Ausweg, nur mehr Umwege, wie in der Vergangenheit, die sie ihrem Ziel nicht näher brachten. Entweder sie handelte oder sie verzichtete. 10 Jahre deines Lebens, schöne Blume, vergeblich. Nein. Im Badezimmerspiegel schauten sie die hellblauen Augen ihrer Mutter an. Ani, flüsterte sie. Ich tue es für dich. Betroffen wendete sie den Blick. Das war mehr als eine Ähnlichkeit. Flora hatten sie zu Grabe getragen. Das Gespenst ihrer Mutter war an ihrer Stelle auf Erden geblieben. Sie schob das Bild weg, energisch. Es stand ihr im Weg. Der Flora habe ich ein Haus gekauft mit was ich Sachen. Also ich habe versucht, die Sache ins Gleichgewicht zu kriegen, sagen wir so. Heute weiß ich, dass es oder ein Blödsinn war. Und ich habe die Radikalität der Flora völlig unterschätzt. Im Wohnzimmer auf dem Spieltischchen standen noch die Schachfiguren, wie er sie verlassen hatte. Freds letzte Partie. Er hatte gegen sich selbst verloren. Während sie schrieb, Briefe für ihn oder an ihren eigenen Schriften, saß er neben ihr, spielte Schach oder zeichnete, trank und schlief mit ihr, sah fern. Eine häusliche Idylle, von der die anderen nichts wussten. Allein diese verstohlene Freude genügte nicht. Sie wollte mehr, weil es ihr zustand, weil sie es verdiente. Sie band ihr Haar zu einem strengen Knoten. Sie schminkte sich sorgfältig. Sie kleidete sich an. Nachtblau auf milchweißer Haut. Seidenwäsche. Gelb. Die Farbe des Neides. Nein, nein, die Farbe, die er liebte. Und wenn es Neid war, dann war die letzte Nacht des Neides gekommen. Wenn ich um 1 Uhr aufgewacht bin und zu ihr in die Wohnung gefahren bin oder in ihr Haus, in ein Haus besessen. Dann bin ich raufgegangen, habe sie aufgeweckt. Also ich habe nie das geringste Misstrauen gegen die Flora gehabt. War auch gar nicht notwendig. Sie öffnete die Lade des Tischchens, wo die Spielfiguren aufbewahrt wurden. An der Rückwand war ein Geheimfach, das aufsprang, wenn man die Feder berührte. Mehr Spielzeug als Geheimnis. Aber er hatte nicht nach verborgenen Dingen gesucht. Sie war ihm ergeben. Er kannte sie doch ganz und gar. Was sie tat, wusste er vom Tagesanbruch bis zum Schlafengehen. Die Zeit, die er nicht mit ihr verbrachte, ließ er sich berichten und kontrollierte sie mit unvermuteten Anrufen. So hielt er es mit allen seinen Frauen. Aber dann nachts kam die Kehrseite zum Vorschein, von der er nichts ahnte. Mit Geheimfächern und schwarzen Gedanken, dem großen Plan, an dem sie feilte, schon manches Jahr. Die Liebe dauert oder dauert nicht. Die dritte Möglichkeit kam ihm nicht in den Sinn. Ganz banal. Ich habe mit ihr noch geschlafen, wir sind in ihre Wohnung gefahren, wo sie sich mächtig ausgelassen hat über ihre Eifersucht. Ja, das haben wir halt angehört. Dann habe ich gesagt, du legst dich nieder. Das hätte ich nicht machen sollen. Die Ampullen glitzerten auf, als das Licht sie erfasste. Morphium und Valium, ihr stets gefüllter Vorrat im Versteck. Sie band sich den Gummischlauch um den Oberarm, klopfte die Vene zurecht, setzte die Nadel an. Aber da war noch etwas zu erledigen, nüchternen Sinnes, ein Geldgeschäft. Sie alle zogen und sogen an Freds Berühmtheit, zehrten von seinem Vermögen. Das hatte sie erfasst, noch bevor sie seine Geliebte geworden war. Dass er ein Mann war, der für Liebe zahlen musste. Und sie ließ ihn bezahlen. Anfangs erschien es ihr viel, mehr als sie sich erhofft hatte. Über die Jahre genügte es nicht, weil nicht alles in Geld zu bezahlen ist. Weil er es dennoch versuchte und, um sie zu gewinnen, mehr und mehr aufwenden musste, waren sie, wo sie waren, gelandet. Er ihr Schuldner, sie keine Liebende mehr. Und die Flora wollte mir dann irgendein Getränk anbieten. Und dieses Getränk habe ich nicht gewollt. Hab das Zeug weggeschüttet und bin ich völlig benommen. Habe ich versucht anzurufen. Das weiß ich nicht mehr so genau, über welchen Telefon her. Es war ein ganzes Haus, was die Flora besessen hat. Habe ich irgendwo angerufen. Vielleicht bin ich auch auf die Straßen gegangen. Dann habe ich mich niedergelegt. Aber doch, lass sie schlafen, dieses ungarische Gefrast. Und nur das ungarische Gefrast war, als ich aufgestanden bin, so gegen 10 oder 11 Uhr Vormittag, war sie tot und das muss man erst erleben. Nun kehrst du zurück in den lauen, trägen Strom der Mittelmäßigkeit und schlürfst die Alltagssuppe, die deine Muse dir bereitet. Ich habe an deine Größe geglaubt. Für deine Kunst alles auf mich genommen, meine Jugend geopfert auf deinem Altar. Weißt du noch? Oder hast du auch das vergessen? Ich bin dir ein bequemes Arbeitstier. Ich räume Hindernisse aus dem Weg. Ich erledige und denke voraus. Ich bin die Nützlichkeit in Person, praktisch und in Reizwäsche verpackt, für den Fall. Also, das ist für mich bis heute wohl der größte Schreckensmoment in meinem Leben. Und du gehst her und machst so und denkst, da ist er besoffen. Oder was hat sie gemacht? Sie hat so viel, die Polizei ist gekommen und hat gesagt, Karlsplatz und Schloss. Die hat eine derartige Menge von Rauschgift in sich und wahrscheinlich auch versucht, in mich hineinzugeben, was ist halt nicht überlebt. Ich habe sie überlebt, sie nicht aus. Wenn ich es gewusst hätte, dann hätte ich sie umgebracht. Ich war in dieser Nacht wahnsinnig und ich habe geschlafen. Einen Schuss noch. Sie hatte ihn verdient, den ganzen Abend sich danach gesehnt. 4:30 Uhr, ja. Ein wenig Entspannung. Dann war immer noch Zeit für alles. Was für einen schwärmerischen Brief sie ihm geschrieben hatte. gebettelt um den gemeinsamen Tod. Aber er las ihn nicht einmal zu Ende. Ein wunderbarer Abschiedsbrief. Sie setzte sich die Spritze, spürte die Hitze, die samtweiche Schwäche der Glieder, flockige Gedanken. Eine Erinnerung, bangend, störte den Frieden. War es die erste, die zweite, die dritte Ampulle? Die Dosis, schöne Blume, sie ist zu hoch. Der Cognac ging zur Neige. Sie hatte eine ganze Flasche getrunken an diesem Abend. Mehr noch, vorher, bevor sie nach Hause gekommen, in Freds Atelier. Das Morphium nun dazugerechnet, 3 statt 2, das, was sie ihm zugedacht hatte, nun sich selbst? Nein, das hast du dir nicht angetan. Das gaukelt dir dein todessüchtiger Geist vor. Na, nur meine Schüler haben gefunden, dass sie unheimlich aufgedreht ist. Aber ich, in meiner Eitelkeit, habe mir gesagt, ich bin halt 33 Jahre älter wie sie, also so wüst wird es schon nicht sein. Sie ist halt 33 Jahre jünger wie ich. Sie war doch fast ihr Leben lang nicht einmal halb so alt wie ich. Ne? Und was haben wir da den Kopf zerbrechen sollen? Ich weiß um die Qualität des Rauschzustandes. Ein Gefühl, das ich oft genug Alfred gegenüber als meine, ja, Wunschvorstellung, vor allem im Zusammenhang mit Sexualität, aussprach. Die Sehnsucht nach Rausch ist gleich die Sehnsucht nach einer Veränderung der Lebenssituation, sei es durch Tod oder durch den Verlust der Realitätsbezogenheit. Der Nervenkitzel, es könnte mein letztes Stündchen geschlagen haben, gleichzeitig aber auch eine Form der Lebensmüdigkeit. Ein sehr treffendes Wort übrigens. Wie oft trifft es zu, dieses oder des Lebens überhaupt müde geworden zu sein. Das letztlich Quälende ist bei diesen Gedanken ja nur, dass man sich seiner Unbedeutendheit bewusst wird. Flora bringt sich um. Na und? Was kann sie schon für Gründe dafür gehabt haben, die blöde Kuh? Ich habe sie kurz gezeichnet und dann, ja, man glaubt ja immer noch am Wunder, nicht? Aber da war es das Komma gesagt. Sense. Und der Mord, die Mordkommission ist gekommen und hat gesagt, sehen Sie, und was haben Sie mit ihr gemacht? Habe ich das erzählt, was ich mit ihr einen Tag vorher gemacht habe oder 24 Stunden vorher mit ihr gemacht habe. Aber von, in Wirklichkeit wurde ich ja nie verdächtig, dass ich sie umgebracht habe. Sie war die Besitzerin dieses Hauses? Fragte der kahle Kriminalist unvermittelt. Das war sie. Und in ihrem Testament bin ich der Universalerbe. Jetzt gehört alles wieder mir. Verrückt, antwortete leise und ohne den Beamten anzusehen, der Überlebende, der Geliebte, der Puppenspieler Fred. Seine Stimme zitterte, aber sein Auge blieb trocken. Er hatte noch nicht begriffen, dass das Spiel zu Ende war. Nur seine Hände wussten. Sie hatten die Kälte ihrer Haut gefühlt und die schauerlich veränderte Substanz ihres Fleisches. Schwerfälliger als je zu Lebzeiten ließ sich der Körper herumdrehen. Widerstand aus völliger Passivität. Bewegungslosigkeit, die nicht mehr zu rühren war. Was meinst du? Der kahle Kriminalist und sein Kollege, der Polizeimajor, saßen in ihrem Büro mit dem unerledigten Akt. Flüchtig durcheinander geworfenes Papier, Fotos, ein paar Beweisstücke. Die Flasche mit Freds Fingerabdrücken und der tödlichen Tablettenmischung im Bodensatz. Die Gläser, aus denen sie Cognac getrunken hatten und die keinerlei Giftrückstände aufwiesen, obwohl Fred behauptete, sie hätte ihm etwas in ihr Getränk gemischt gehabt. Die leeren und die vollen Ampullen mit den Drogen, die sie in ihrer Wohnung gehortet hatte. Der Befund schließlich, der bestätigte, was sie schon beim ersten Lokalaugenschein angenommen hatten. Dass sie an einer Überdosis Morphium und morphinhältiger Substanzen gestorben war. Der Blutalkoholspiegel betrug 1,6 Promille. Eine gewaltige Trunkenheit mit Hinweis auf Fremdverschulden. Dass ich mit einem solchen Rausch noch aktionsfähig gewesen sein sollte, war fast unglaublich. Wie leicht konnte man dagegen einer völlig Betrunkenen Injektionen verabreichen, einen Abschiedsbrief, der gar nicht existierte, verbrennen und die Aschenrückstände abwaschen, ebenso wie das Glas, das angeblich Gift enthalten hatte. In letzter Zeit denke ich mir öfter, der Gedanke, mich mit Alfred zu treffen, löst auf einer Schmerztabelle in etwa die gleichen Ängste aus, wie ich früher hatte, als ich den Zahnarzt aufsuchen musste. Man geht irgendwo hin und weiß, dass das, was man dort bekommt, mit unangenehmen Gefühlen zu tun hat. Es ist aber nicht der Schmerz, der mich belastet. Es ist etwas anderes. Es ist eine Müdigkeit. Ich bin zeitweise so müde, dass ich glaube, das Gefühl zur Realität zu verlieren. Ich weiß sogar den Tag. Ich habe wunderbar mit ihr gewohnt. Wir waren eingeladen und haben auf ein Jugendgefängnis noch geschaut. Und bin mit ihr gesessen und habe gesagt, oh. Plötzlich hat die Flora ganz massiv gesagt, du musst mal ein Kind machen. Und gesagt, bist du eigentlich wahnsinnig? War vielleicht einer der Bruchstellen mit der Flora. Weil ich keine Kinder will. Nein, weil ich ehrlich gesagt so auf der... Man kann von jemandem nicht, der mit so vielen Frauen unglaublich komplizierte Verhältnisse gehabt hat und mit Abtreibung und so weiter, dass plötzlich dann die Flora da sitzt und sagt, ich. Und gesagt, na, liebes Kind, das geht nicht. Schöne Blume, Virag, Fritz, Alleinerbin. Geduldig hätte sie auf diesen Tag gewartet, mochte er noch so fern liegen, ihm die letzten Jahre freudig gegönnt. Aber der Traum war zu Ende, schmerzlich. Und das Kind, das sie ihm geschenkt hatte, das kleine Menschlein, Blut und Haar und Knochensplitter, zerstückelt in einem Mülleimer Embryofleisch. 20 Wochen alt. Sie hatte es hinausgezögert, schon beim Datum ein wenig gelogen, gehofft, dass es zu spät für die Abtreibung sein möge, die offene Rebellion nicht gewagt. Was Fred jetzt geschah, hatte er selbst verursacht, ihr keine Wahl gelassen. Hab ich gesagt, du, ich warte hier im Café, also auf dich, also so macht man das, ne? Oh. Man muss schon sagen, dass die Frau unglaublich robust war. War halt die Abtreibung am Fleischmarkt. Und dann ist die Flora gekommen und hat mit mir Wodka oder Cognac getrunken. Und dann habe ich ihr einen wunderschönen Ring gekauft. Hm. Auf dem Friedhof fand gerade wieder eine Beerdigung statt. Unglaublich, wie viele Menschen an einem Tag beerdigt werden. Die Totenglocken läuteten. Ich stellte mir meine eigene Beerdigung vor. Wer wird eigentlich daran teilnehmen, außer mir und den Totengräbern? Wo wird man mich begraben? Warum deprimiert mich dieser Gedanke nicht? Es ist ja so, dass mich der Tod von der Flora heute mindestens so beschäftigt, wie die Tatsache, dass sie es gemacht hat damals. Das ist ja das Schreckliche an der Geschichte. Das ist ja, steht ja außer Diskussion, wenn man über die Ursachen von Depression redet, dass ich heute mindestens so depressiv bin, wenn ich in der Nacht aufkomme und mir vorstelle, wie ich sie gefunden habe. Hat sich überhaupt nichts geändert. Hat sich überhaupt nichts geändert. Das ist eine schreckliche Sache mit der Flora. Dass die Flora so todessüchtig war, nein, musste ich nicht. Musste ich einfach nicht. Mir wäre lieber, ich hätte sie umgebracht, also abgesehen von den Folgen Landesgericht und Stein, als wie das, was sie gemacht hat. Ne? Hätte vielleicht mehr Vergnügen bereitet. Weiß ich nicht. In seinem Marmorzimmer saß Fred, vornübergesunken, müde, schlaflos. Er trank auf der Flucht vor dem Bild der leblosen Puppe. Geh fort, knurrte er seine nächtliche Vision an, schenkte nach und trank wieder. Alles, was an Schriften und Sachen war, habe ich in meiner ersten Wut, das gehe ich zu, in den Garten getragen, im Atelier, hab's angezündet, den ganzen Schmuck von ihr habe ich verschenkt, was ja auch eine verrückte Sache war. Ich wollte mit ihr nichts mehr zu tun haben. Die Nacht dauerte hinter den heruntergelassenen Jalousien. Der Frühling, der Sommer kehrten nicht ein. Noch immer herrschte der raue Wind des Januars, klirrte die Kälte, und der hellgraue Morgen versteckte die Sonne hinter dem hohen, unerbittlichen Winterhimmel. Und immer noch durchbohrte ihn ihr erloschener Blick mit einem seligen Lächeln. Ihr Triumph, den er ihr nie, niemals verderben konnte. Dass sie sich entzogen hatte. Ganz und gar. Für immer und ewig. Ihre Rache. Um ihn zu treffen, hatte sie sich selbst vernichten müssen. Es quälte ihn grauenhaft. Erst allmählich lernte er, wie sie, den Schmerz zu genießen. Natürlich kommt man in der Nacht auf und sagt sich, was hätte ich an diesem Abend, hätte ich zu ihr sagen sollen, was ich meine Gewohnheit nicht war. Pass auf, jetzt gehe ich zu dir hinauf und jetzt schlafen wir uns aus und wir haben genug gesoffen. Oder nein, ich habe sie gerüttelt und ich werde dieses Bild, wie ich sie gerüttelt habe, nie vergessen. Das ist die unheimlichste Geschichte oder die verrückteste oder verbrecherischste, so kann man sagen, in meinem Leben. Ich habe den Krieg durchgemacht, ich habe weiß ich was alles erlebt. Ich komme davon nicht los. Das war das Hörspiel von Susanna Ayub, Im Falle ich und Alfred Hitlitschka, Ableben, die Todessehnsucht der Flora S.